mit Herrn Oberstleutnant melden zu dürfen, dass soeben die neuesten Zeitungen eingetroffen sind. Stören Sie mich nicht im Kunstgenuss, Sie Tränen. Den aber gefällt's nach Mokka. Meine Damen und Herren, krass! Ich klau mir deine Walze, Raubbeute! Und rase durch die Stadt, Raubbeute! Ich rumpel durch die Straßen, Raubbeute! Und mache alle platt, Raubbeute! Ich kenne keine Gnade, Raubbeute! Ihr könnt mir alle mal, Raubbeute! Ich walze alle nieder, Raubbeute! Es ist mir scheißegal, Raubbeute! Kommt mir was in die Quere, Raubbeute! Dann ist es danach Schrott, Raubbeute! Es gibt kein Erbarmen, Raubbeute! Für den rollenden Tod, Raubbeute! Ich rufe durch die City, Raubbeute! Wie bei einer Parade, Raubbeute! Weg mit die ganze Scheiße, Raubbeute! Darum ist nicht schade, Raubbeute! Ich taller mit Karacho, Raubbeute! Quer durch die Republik, Raubbeute! Ein tonnenblanker Terror, Raubbeute!